Welt erschien. So schön war's jeder Tag, den du mir schenkst, ein Sonntag ist. Durch dich kann ich erst jetzt verstehen, wie leer und sagbar mir mein Leben wird, wenn du nicht bist, wird auch die Stunde mir zum Abschied schlagen. Wie liegt das Bild von dir in meinem Herzen tragen? Durch dich wird diese Welt erschön. Ich weiß, wenn du mich liebst, dann kann uns beide nichts geschehen. Fantasie.